Erde geht das Abendland. Wir drehen die nächste Runde. Platten drehen sich immer schneller. Jetzt fängt der Club gleich Feuer. Shampoos fließt in rauen Mengen. Uns ist heute nichts zu teuer. Krass, die Stimmung ist am Limit. Wir wollen die Hände sehen. Fluten gleich den Nebenraum. Dann können wir baden gehen. Reißen jetzt den Laden ein. Der Schweiß drauf von der Decke. Feuer frei die ganze Nacht. Und laut auf ganzer Strecke. Laut, laut, wir schreien laut. Die Hütte brennt laut, laut.